Manche mögen der X-Manchera eben schön. Auch hätte Price und Bolter werden gerne gesehen. Doch das ist mir alles so scheißegal. Im Bruder Gottes sitze ich auf jeden Fall. Ob Sport, ob Schub, Nachrichten, ich mag alles gern. Wenn ich nicht grad schlafe, ja, dann sehe ich fern. Und sollte einmal wirklich die Welt vergehen, dir ist scheißegal, die Sätze bleiben ja stehen. Ich bin der Tag und Abend, bis wir hier noch geschehen haben.